Şu an Radioaktiv Berlin dinlemektesinizdir. 16 Uhr, Mittwochnachmittag hier auf den freien Radios in Berlin-Brandenburg. Zeit für eine neue Ausgabe von Radioaktiv Berlin. Am Mikrofon begrüßt euch Markus. Heute in der Sendung. Euch erwartet heute eine randvoll gepackte Sendung. Wir haben sehr viele Beiträge, kaum Zeit für Musik. Ein Schwerpunkt wird auf jeden Fall wieder die Seenotrettung spielen. Das hatten wir auch schon in der vergangenen Woche mit einem Interview. Heute zwei weitere Interviews, beziehungsweise ein Interview und ein Mitschnitt einer Demonstration aus Mannheim. Ein Redebeitrag, sehr erleuchtend, sehr interessant. Wir haben ein längeres Gespräch, was wir übernehmen, auch von Freundinnen und Freunden des Freien Radioverbands hier in der Bundesrepublik, über die Klimacamp-Bewegung und die Gerechtigkeit für Klima und direkte Aktion und zivilen Ungehorsam. Sehr interessant. Wir haben einen Beitrag von dem gefangenen Journalisten Mumia Abu Jamal. Er berichtet darüber, dass er schleichend blind wird, dass er seine Sehkraft verliert. Und das in eigenen Worten. Und dann haben wir noch ausführliche Veranstaltungshinweise für die kommenden Tage in Berlin. Da ich sehr wenig Zeit sehe, hier Musik zu spielen, spielen wir eine kurze Melodie am Anfang und dann jetzt auch gleich los. Ich vermute, dass alle Hörerinnen und Hörer die Auseinandersetzung um die Sea-Watch mitgekriegt haben. Worüber relativ wenig geredet wird, und das wollen wir heute mehr machen, ist, was haben denn die Schiffbrüchigen in Libyen alles erlebt? Und ein Mitglied der Sea-Watch-Crew, den ihr gleich hier im Originalton hören werdet, sagt, die haben eigentlich alles erlebt, was Menschen anderen Menschen antun können. Er hat lange Zeit mit ihnen verbracht. Wir freuen uns sehr, jetzt einen Beitrag, ein Interview von Johanna hier senden zu können von Radio Dreieckland. Sie hat es am 5. Juli bereits veröffentlicht und auf den freien Radios für andere freie Radios zur Verfügung gestellt. Und ihr hört jetzt ihr Interview mit einem Mitglied der Sea-Watch-Crew über die Schiffbrüchigen, die aus Libyen auf der Sea-Watch waren. Du hast als Guest-Koordinator auf der Sea-Watch 3 mitgearbeitet. Du hattest also viel mit den Menschen zu tun, die ihr aus Seenot auf die Sea-Watch aufgenommen habt und hast sicher aus nächster Nähe mitbekommen, wie es ihnen ging. In einem Interview mit der Badischen Zeitung hast du erwähnt, dass sie nach einer Weile angefangen haben, ihre Geschichten zu erzählen, aus was für Situationen sie kamen, was sie auf der Flucht erlebt haben. Kannst du da vielleicht beispielhaft ein paar dieser Erlebnisse hier wiedergeben? Ja, also ich glaube, am liebsten würde ich einfach ein bisschen über Libyen berichten, weil ich da ja am meisten davon gehört habe. Dadurch, dass wir sehr viele Menschen aus so den Subsahara-Staaten hatten, haben die meisten diese Gefängniserfahrungen und die Erfahrungen gemacht, die wohl die meisten schwarzen Menschen in Libyen machen. Und das sind schrecklichste Geschichten, ehrlich gesagt. So alles, was Menschen einander antun können, passiert in Libyen. Und eigentlich alle Menschen, die wir an Bord haben, haben Foltererfahrungen. Also mindestens Schläge, aber das, ja, alle möglichen Arten, die ich auch, glaube ich, gar nicht so aufzählen mag, weil es irgendwie ganz schön schrecklich ist. Dazu kommt, dass eigentlich alle Menschen, die wir an Bord hatten, im Gefängnis waren. Und Gefängnisse in Libyen, also mir wurde auch ein Foto gezeigt, das sind eher Räume ohne Fenster. und ohne jede sanitäre Einrichtung, wo Leute dann ohne Grund festgehalten werden. Und neben dem, wo ich sagen würde, das haben eigentlich alle schwarzen Menschen, die in Libyen sind, durchgemacht, kommen noch unzählige Geschichten von Kidnapping und Erpressung dazu und von Sklaverei. Also arbeiten, um sich irgendwie die Weiterreise zu ermöglichen und dann am Ende in eine Waffe zu gucken und zu hören, ja, das war's dann. Also ich denke, dass das eigentlich mit so das Unverantwortlichste auch von der EU ist und von den europäischen Staaten, dass wir hochtraumatisierte Menschen an Bord haben, die nie wieder irgendwo eingesperrt werden sollten und dann bei uns an Bord festhängen, auf einem sehr, sehr engen Raum. Ja, kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen beschreiben? Eben, sie hingen ja ziemlich lang fest diesmal mal wieder, weil es lange gedauert hat, bis ihr in Lampedusa anlegen konntet. Was hat das dann noch mit den Menschen gemacht? Also es ist eine spannende Mischung, würde ich sagen, weil auf der einen Seite Leute uns eigentlich täglich gesagt haben, wir sind müde, wir wollen an Land, und dann auch gesehen haben, dass wir nach 2 medizinischen Evakuierungen und ein Teil unserer Gäste wurde recht früh übernommen, nämlich die Familien und sehr Kranke wurden sehr schnell nach Italien gebracht, wo Leute halt auch gemerkt haben, so, ich muss nur krank genug sein, um schnell möglich an Land zu kommen, und das ist halt riesen die Gefahr für Selbstverletzung oder irgendwas anderes Unüberlegtes, was auf einem Schiff zu Situationen führt, die sehr, sehr schwierig sind. Und das ist so die eine Seite, also so eine Verzweiflung und ja, ein Müdesein. Was wir aber auch merken, wenn wir Menschen so lange an Bord haben, also was ich jetzt mindestens bei uns auf der Mission bemerkt habe, ist, dass sich auch ein Vertrauensverhältnis aufbaut. Und dass auch ein paar Menschen gesagt haben, dass sie gerade das erste Mal an einem sicheren Ort sind seit sehr, sehr langer Zeit und dass sie sich sicher fühlen. Und das ist schon auch ein krasses Gefühl, so zusammenzuwachsen und dann Menschen an Bord zu haben, die auch, als wir gesagt haben, wir wollen jetzt in die nationalen Gewässer Italiens einfahren, gesagt haben, seid ihr euch da sicher, das wird Probleme für euch bringen, lasst mal auf schlechtes Wetter warten. Und dann unsere Gäste angefangen haben, das Boot zu beschützen oder ja, versuchen wollten, das Boot zu beschützen. Und das ist eine ganz schön spannende Mischung an Gefühlen auch. Also durchaus auch gegenseitige Solidarität und wer weiß, wie es dann weitergeht für diese Menschen, wenn sie in Italien sind. Nun wird ja auch auf Italien, auf die italienische Regierung sehr viel geschimpft, auf Innenminister Salvini, der jetzt schon wieder versucht, das Anlegen eines Rettungsschiffes, eines italienischen Segelschiffes diesmal zu verhindern. Aber das Problem ist ja ein gesamteuropäisches. Für dich als Freiburger da jetzt noch die Frage, wo siehst du die Verantwortung Deutschlands bei dieser Problematik, dass Menschen aus dem Mittelmeer derzeit kaum mehr aufgenommen werden? Also ich denke, dass alle europäischen Staaten da genau dieselbe Verantwortung haben. Ich denke, dass Matteo Salvini erst so groß werden konnte und auch so laut, weil Italien sehr lange alleine gelassen wurde. Und auch, ich denke, Italien immer noch alleine gelassen wird. Und ich denke, dass alle europäischen Länder ihre Verantwortung haben. Deutschland vor allem als sehr reiches Land und als Land, das eigentlich keine Außengrenze hat. Und ich das jetzt schon auch gerade spannend finde, dass wir auch sehr viel Solidarität für unsere Situation von europäischen PolitikerInnen erfahren haben, die aber davor nicht irgendwie an einer Lösung mitgearbeitet haben oder vielleicht sogar blockiert haben. Und ich denke, ja, ich hoffe, dass jetzt dieses momentane Klima irgendwie dazu führt, dass sich die Situation insbesondere für uns als Rettungsboote, aber eben auch für die Menschen, die wir retten, so verändert, dass wir wieder Rettungen machen können und nicht ja irgendwo vor Staaten liegen und darauf hoffen, dass wir eine Lösung finden. Diesmal ist es am Ende gut ausgegangen. Die Ermittlungsrichterin in Agrigent hat entschieden, dass eure Kapitänin Carola Rakete richtig gehandelt hat, dass sie sogar ihre Pflicht erfüllt hat, dass das Einfahren in die territorialen Gewässer Italiens gesetzeskonform war nach nationalem und internationalem Recht und dass es auch richtig und pflichtgemäß war, die geretteten Geflüchteten in einen sicheren Hafen zu bringen und nicht etwa nach Libyen oder Tunesien, was sie als unsicheren Hafen deklariert hätte. Allerdings bis kurz vor dieser Entscheidung war das alles unklar und es hieß, dass Carola bis zu 20 Jahre Haft riskieren würde. Angesichts dieser drohenden Gefahren, würdest du wieder mit der Sea-Watch oder mit einem anderen Rettungsschiff aufs Mittelmeer gehen? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch sehr froh gerade, dass wir eine Vielzahl an Aktivisten haben und ich jetzt erstmal wieder Pause machen kann und Zeit habe, das zu verarbeiten. Aber ich denke, dass es gerade in diesem Klima, wo irgendwie Italien, die helfen, wirklich probiert dicht zu machen und kaum eine Lösung für uns als Rettungsboote da ist. Das sind gerade so Aktionen wie jetzt während unserer Mission nötig, um auch zu sagen, diese nationalen Rechtsprechungen und diese Gesetze, die machen keinen Sinn, sie widersprechen internationalem Recht und wir müssen auf dieses internationale Recht pochen und dabei vielleicht auch persönliche Konsequenzen in Kauf nehmen. Soweit das Interview von Johanna von Radio Dreieckland mit einem Crewmitglied der Sea-Watch über das, was die Schiffbrüchigen aus Libyen erlebt haben und was seine Einschätzung zu der Lage der Europäischen Union und ihrem Nichtverhalten im Mittelmeer ist. Deutliche Worte fanden auch Demonstrantinnen und Demonstranten, die vor einigen Tagen in Mannheim demonstriert haben. Unter dem Motto Notstand der Menschlichkeit, Seenotrettung ist kein Verbrechen, wurden dort zahlreiche Reden gehalten am vergangenen Wochenende. Wir werden jetzt einige Aufnahmen hören. Reinhard von Bermuda Radio aus Mannheim hat die gemacht und am 6. Juli zur Verfügung gestellt auf den freien Radios. Hört selbst. Also nochmal herzlichen Dank, dass ihr ehrlich so zahlreich hier erschienen seid. Und wir stehen heute hier, weil wir wütend sind. Weltweit werden heute abertausende Menschen auf die Straße gehen und den Notstand der Menschlichkeit ausrufen. Wir sind wütend darüber, wie die EU mit den Migranten umgeht. Jawohl! Das geltende Recht bricht. Die Menschenrechte mit den Füßen getreten werden. Nur weil die Menschen eben keinen europäischen Pass haben und nicht weiß sind, werden sie diskriminiert. Wir sind fassungslos über das Hin- und Herschieben von Menschen, die vor Not, Elend, Krieg und Hunger geflohen sind. Auf der Suche nach einem sicheren Leben, wie unmenschlich ist es, in einem Ort anzukommen, zu wehren, ohne sich zu wehren zu können. Wir sind wütend darüber, dass Menschen wissentlich enttrunken gelassen werden, Seenotretter kriminalisiert werden, obwohl es die Arbeit und die Aufgabe der Regierung wäre. Wir sind hier, um jede einzelne Person, die sich auf den Weg macht, auf den Weg gemacht hat oder noch auf den Weg machen will, unseren tiefsten Respekt auszudrücken. Also kurz. Was Carola getan hat, ist zweifellos großartig. Aber wir sind gleichzeitig irritiert über die Welle der Empörung, wenn einmal weiße Person angeklagt ist, seit Jahren tausende Tote, grausam Zustände in libyschen Folterknisten sitzen. Und darüber sagen wir nichts. Aber kaum ist die Carola im Glas, ist die Empörung groß. Das Problem heißt Rassismus. Wir wünschen uns genauso viel Aufmerksamkeit und Solidarisierung für jede einzelne Person, die sich auf den Weg macht, die nicht weiß ist, die keinen europäischen Pass hat. Und dafür danken wir Carola und der Sea-Watch 3, dass sie für jeden Einzelnen sich einsetzt. Entsetzt über die Kriminalisierung von Menschen, die anderen Menschen das Leben retten, die sich Urlaub nehmen, um die Pflicht der Rettung zu übernehmen. Europa, deine Werte, Würde ertrinken auch im Mittelmeer. Und deine Menschlichkeit verbleibt in Libyen. Unsere Ideale der EU werden als Sklaven verkauft, unsere Ideale werden weitergefoltert und wir sind fassungslos darüber, dass es wochenlang dauert, bis sich ein paar EU-Mitgliedstaaten über eine Lösung zur Aufnahme sich bereit erklären und das noch als Heldentat uns verkaufen wollen. Das ist für uns eine Heuchelei. Wir, und damit meine ich die Bundesrepublik Deutschland, blockieren eine solidarische Verteilung Geflüchteter auf Ebene. Wir finanzieren die Ausbildung der sogenannten libyschen Küstenwache, verkaufen Panzer in den Niger, sodass sich unsere Außengrenzen bis nach Sahara verschieben. Wir verschieben Asylgesetze auf ein inhumanes Maß und kriminalisieren diejenigen, die sich für die Einhaltung von Menschenrechten einsetzen. Führende deutsche Politikerinnen und Politiker wie Heiko Maas und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier setzen sich auf einmal gegen Kriminalisierung von Seenotrettern ein. Das ist eine Heuchelei. Wo wart ihr die Jahre? Seit genau einem Jahr setzt sich die Seebrücke für sichere Fluchtwege und gegen die Kriminalisierung der Seenotretter ein. Seit genau einem Jahr warnt die Seebrücke auch gegen den Rassismus, wo sich die Staatsbehörden wie der Verfassungsschutz wegstucken. Es ist eine Bankrotterklärung der politischen Verantwortlichen und wir sind auf dem sicheren Weg der Barbarei, wenn wir uns da nicht einigen und Menschen nicht weiter retten. Wir wiederholen immer und immer wieder Selbstverständlichkeiten. Wir werden nicht müde, es zu tun. Wer am Ertrinken ist, der wird gerettet. Wer Schutz sucht, dem wird geholfen. Wer Folter, Vergewaltigung, Sklaverei, Hunger und Elend entkommen ist, den lassen wir nicht zum Sterben zurück. Und schicken die erst recht nicht zurück nach Libyen in die Folterhölle. Flucht ist und ein Menschenrecht. Und wir verteidigen dieses Recht hier und heute zusammen mit anderen Seebrücken und Städten und das europaweit. Auch Kommunalpolitikerinnen und Politiker stehen für eine andere Zukunft ein und setzen sich für Menschenrechte, Geflüchtete und Seenotrettung ein. Diese Eskalation mit der Sea-Watch 3 und Kapitänin Carola Rakete hätte verhindert werden können. Städte haben sich zum Bündnis sicherer Hafen zusammengeschlossen. Sie haben das Bundesministerium für Inneres angeschrieben und aufgefordert, diese Menschen zu ihnen kommen zu lassen. Aber Seehofer war wieder taub, hat nicht zugehört. Wir fordern hiermit die Stadt Kassel und den Oberbürgermeister Geselle nochmal dazu auf, sich zu einem wirklichen sicheren Hafen zu erklären. Keine Lippenbekenntnisse mehr, keine Solidaritätserklärung mehr seitens der Politiker, sondern die aktive Aufnahme von Menschen, die aus dem Mittelmeer gerettet wurden, und zwar genau die Alan Kurdi, die Alex und die Open Arms sind auf der Suche nach einem sicheren Hafen. Vergiss mir die nicht, wenn wir auch auf Seewatsch schauen. Und das ist nicht die Zukunft, die wir unseren Kindern wünschen. Wenn mich mal meine Kinder fragen werden, was ich zu diesen Zeiten getan habe, werde ich ihnen sagen, dass ich hier stande mit euch. Ich stand hier gemeinsam mit euch. Wir haben uns eingesetzt für Menschenrechte, für Geflüchtete, für Lebensretterinnen und Lebensretter. Wir kämpfen gemeinsam für eine solidarische, vielfältige Gemeinschaft. Genau jetzt ist der Zeitpunkt, um den Notstand der Menschheit auszurufen. Flucht ist ein Menschenrecht und Seenot ist kein Verbrechen. Vielen Dank an Reinhard vom Bermuda Radio aus Mannheim für die Bereitstellung dieser Aufnahmen. Notstand der Menschlichkeit, Seenotrettung ist kein Verbrechen. Proteste am vergangenen Wochenende in Mannheim und vielen anderen Orten. Kommen wir nun zu einem anderen Thema, das ähnlich wie die Seenotrettung eigentlich auf ein komplettes Versagen der kapitalistischen Staaten, eigentlich aller Staaten und vor allem der Konzerne, die dahinter stehen, hinweist, wo eigentlich Menschen für unser aller Wohl ihr eigenes Leben und Sicherheit aufs Spiel setzen, um Zustände zu ändern. Ich rede vom Klima und ich bin jetzt sehr froh, euch ein Interview präsentieren zu können, das Marie von Radio Frei aus Erfurt am 8. Juli, also am Montag dieser Woche, mit zwei Aktivistinnen vom Ende-Gelände-Protest gemacht hat. Sie werten rückblickend die Aktionen der letzten Wochen oder der letzten 3-4 Jahre aus und reden auch viel über ihre Hoffnungen und Utopien, wie es jetzt weitergehen kann, damit wir eben verhindern, dass dieser Planet sich um 4 Grad erwärmt, so wie es die Bundesregierung und andere inzwischen schon als gegeben hinnehmen. Vom 19. bis zum 24. Juni gab es eine Ende-Gelände-Aktion beim Rheinischen Braunkohlerevier. Und zwei, die dort waren, mit denen möchte ich jetzt sprechen. Ich habe hier Maria, die ihr vielleicht auch aus unserer Wir mischen uns ein Redaktion kennt. Und am Telefon begrüßen wir Judith. Hallo, ihr zwei. Hallo. Hallo. Schön, dass es geklappt hat, dass wir so hier zueinander kommen. Ich habe gelesen, diese Ende-Gelände-Aktion gibt es seit 2015. Was ist das denn für ein Bündnis? Also es ist ein Bündnis von verschiedenen Gruppen und verschiedenen auch Einzelpersonen inzwischen. Das hat sich gegründet, also es ist so im Zusammenhang mit dem Klimacamps entstanden, vor allen Dingen dem Klimacamp im Rheinland. Und daraus einfach aus dem Grund, dass das Gefühl da war, es reicht nicht mehr, die Klimacamps zu machen oder das Klimacamp, sondern wir müssen einen Schritt weiter gehen, wir müssen selbst handeln. Und 2015 war dann die erste Aktion mit dem Namen Ende Gelände, wo dann in den Tagebau gegangen wurde. Und es war ein Bündnis oder ist immer noch ein Bündnis aus verschiedenen politischen Gruppen, Klimagerechtigkeitsgruppen und aus verschiedenen Kontexten. Jetzt muss ich nochmal blöd nachfragen. Du hast gesagt, entstanden aus oder nach dem Klimacamp. Was war das? Also die Klimacamps gibt es ja immer noch, werden noch immer mehr, was ziemlich cool ist. Das ist ein Ort der Vernetzung und wo sich die Klimabewegung trifft, also ganz konkret. Im Rheinland gibt es das halt auch schon super lange, wo es eine Woche oder länger, weiß ich nicht so genau, Menschen zusammenkommen, zelten, es gibt Küche für alle, es gibt ganz viele Workshops, es gibt Bereiche, um sich auszutauschen und sozusagen eine andere oder einen auch eine solidarische Welt oder die Welt, die wir wollen, zu leben und ganz praktisch auch zu üben und sich darüber auszutauschen, wie es laufen kann, wenn wir das umsetzen, was wir umsetzen wollen. Nun hast du gesagt, Ende Gelände vereint irgendwie ganz verschiedene Menschen aus verschiedenen Kontexten, verschiedenen Gruppen und Initiativen. Was ist denn das Verbindende? Also was ist so das Grundanliegen von Ende Gelände? Genau, Ende Gelände ist ein Bündnis explizit gegen Kohle. Also die sind für den sofortigen Ausstieg aus der Braunkohle in Deutschland und auch weltweit. Und das ist aber sozusagen jetzt zwar die konkrete Forderung, aber eigentlich geht es darum, halt sich für Klimagerechtigkeit weltweit einzusetzen. Und Ende Gelände hat, denke ich, auch einen starken Anspruch, dass es um einen Systemwandel gehen muss und dass wir halt nicht nur am Klima irgendwie rumbasteln können, sondern genau da auch an Kapitalismus und andere große Dinge einfach ran müssen. Warum ist denn der Kohleausstieg so ein wichtiger Pfeiler? Weil er sehr, also Kohle bzw. die Verbrennung von Kohle und auch anderen fossilen Energieträgern trägt halt maßgeblich zur Erhöhung des CO2-Wertes in der Atmosphäre bei. Und das hat halt einen Einfluss auch auf die Temperatur und genau und andere komplexe Wechselwirkungen in Ökosystemen, die sich dann in Gang setzen und die halt dazu führen, dass es hier einfach immer heißer werden wird und dass es halt auch jetzt schon Auswirkungen gibt. Extreme Hitze in anderen Ländern, genau Überschwemmungen, wie auch immer, die ja weltweit spürbar sind und wo vor allen Dingen jetzt halt gerade wir noch, sagen wir mal, noch nicht so viel von mitbekommen. Vielleicht jetzt schon, so sozusagen die letzten Sommer und so, haben wir uns da, glaube ich, auch schon gefragt, was geht, aber was halt vor allen Dingen Menschen im globalen Süden gerade auch schon, also die krassen Auswirkungen davon spüren. Ich wollte noch ergänzen, dass also in Deutschland einfach oder gerade auch im Rheinland genau die größten CO2-Quellen Europas oder mit die größten CO2-Quellen Europas sind und deswegen ist es auch gerade hier so wichtig, aktiv zu werden. So. Und das ist ja oft gar nicht so sehr im Bewusstsein, dass in Deutschland einfach so krasse CO2-Geschichten laufen die ganze Zeit. Und wenn man da noch nicht war und dieses Ausmaß nicht gesehen hat von so einem Tagebau, kann man sich das oft gar nicht vorstellen. Aber alle, die inzwischen da waren, sieht man einfach, es ist einfach ein Ort der Zerstörung. Es ist einfach super krass. Also einfach auch vom, es ist fast sichtbar, möchte ich sagen, so. Es geht um einen sofortigen Kohleausstieg, den ihr oder dieses Bündnis fordert. Es geht ja irgendwie bei dieser Erwärmung um diese 2 Grad, diese magischen oder 1,5 Grad. Höher sollte die Erwärmung nicht gehen, damit irgendwie das Schlimmste verhindert werden kann. Und ein Ausstieg ist ja quasi auch in der politischen Sphäre angekommen, dass das irgendwie sein muss. Aber eben, das geht nicht sofort, sondern erst in irgendwie 10 Jahren. Warum muss es denn sofort sein? Also ich würde einmal sagen, ich bin da keine Expertin und kann jetzt nicht mit Zahlen um mich werfen, aber für mich ist die Lage sehr eindeutig und alles, was WissenschaftlerInnen sagen, ist sehr eindeutig. Wir sind schon längst über das Ziel hinausgeschossen, es sind schon längst zu viel CO2-Werte in der Luft. Es ist ein Treibhauseffekt, das heißt, es dreht sich im Kreis und es wird eher immer mehr als weniger. Und 2038 ist einfach viel zu spät, weil auch jetzt passieren ja schon super viele Dinge und jetzt leiden schon Menschen. Und wir leben hier auf Kosten auch von anderen Menschen, sozusagen unser Lebensstil basiert darauf und führt dazu, dass immer mehr CO2 und auch einfach die Verhältnisse so sind, wie sie sind und die müssen geändert werden. Und es ist einfach jetzt eigentlich schon fast zu spät und dieser Vorschlag 2038 ist einfach, ja, ist einfach auf den Stickern von Ende Gelände steht so schön so, dieser Konsens ist Nonsens, es ist auch irgendwie kein Konsens für mich so. Das war jetzt mal ein Plädoyer, die Zahlen und Fakten, weiß nicht, ob Maria die geben kann, die kann ich gerade nicht raushauen. Nee, ich hätte es auch nicht Zahlen und Fakten gesagt, aber momentan sieht es so aus, wenn wir halt weiter so, auch mit den derzeitigen Klimaschutzmaßnahmen, die es schon gibt, wenn wir weiter so verfahren, dann sind wir halt gerade auf einem 4-Grad Erwärmungstrip sozusagen. Also dann, genau, ist es glaube ich Mitte des Jahrhunderts halt so, dass die Erde 4 Grad wärmer ist im Mittel und das bedeutet halt Genau, es gibt auf keinen Fall mehr so viel Eis, der Meeresspiegel ist höher und generell ist die Durchschnittstemperatur höher und wir haben mehr Extremwetterereignisse, was halt genau einfach das Ganze unvorhersehbar macht und auch Ökosysteme einfach auch nachhaltig verändert. Und wir könnten halt, wir hätten die technischen Mittel, wir könnten jetzt halt eingreifen und das Ganze sozusagen einfrieren auf einem gewissen Level und könnten dann vielleicht noch dafür sorgen, dass wir irgendwelche Technologien einsetzen, die dafür sorgen, dass CO2 aus der Atmosphäre sogar noch entzogen wird, nicht nur, dass wir nicht noch weiteres reinpumpen. Aber momentan sieht es halt nicht so aus, als ob das politisch in irgendeiner Form umgesetzt werden wird oder als ob irgendjemand das wirklich fordern und würde. Wie würdet ihr denn einschätzen, wie die politischen Handlungsträgerinnen und Träger handeln? Also es gab ja, weiß nicht, wie hieß das, Kohlekommission oder so, die sich da zusammengesetzt haben und überlegt haben. Und es scheint ja irgendwie alles sehr schwierig zu sein. Und es gibt viele Gründe, warum es eben nicht sofort geht. Würdet ihr sagen, doch, es geht, ihr müsst nur einfach radikal genug denken? Oder sind das nicht auch verständliche Gründe, die dazu führen? Ich würde sagen, ja, doch, es geht und man muss radikal handeln und das ist auch das, was es gerade braucht. Und an diesem Tisch, an dieser Kohlekommission sogenannten, saßen einfach Interessen von Konzernen wie RWE oder einfach da saßen Interessen von Konzernen und die interessiert das Geld und nicht sozusagen unsere Zukunft letztendlich. Und das ist sozusagen auch das Problem. Und wenn sich dann PolitikerInnen daran, ja, die haben ja auch Interesse wiedergewählt und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was die Gründe sind, warum dann das dabei rausgekommen ist. Und genau, ich bin eigentlich enttäuscht von dem Ergebnis irgendwie. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ging es vor allen Dingen darum, dass halt dieser Strukturwandel, der da in den Regionen stattfinden soll, weil die ja einfach im Wesentlichen die Lausitz, Rheinland, das sind ja viele Menschen auch einfach abhängig von der Kohle. Also keiner hat da irgendwie keinen Angehörigen, der da arbeitet. Und ich glaube, da gibt's halt einfach noch keine so tragfähigen Konzepte. Ja, was macht man denn im ländlichen Raum, wenn man halt keine Kohle mehr aus dem Boden zerrt? Und das, finde ich, ist aber halt auch was, das ist planbar und das kann man dann auch einfach umsetzen und das muss aber halt auch einfach gemacht werden. Und ich glaube, da gibt's halt sozusagen, da das ja gerade auch ökonomisch noch relativ läuft, gibt es da auch einfach keine Anreize oder die Menschen, die da gerade halt Machtpositionen haben, haben da, glaube ich, auch einfach, genau, nicht so die Notwendigkeit zu. Und ich glaube, genau, ich habe neulich diese Pressekonferenz von Scientists for Future gesehen. Da hat irgendwie auch Maya Göpel, ich glaube, die ist Generalsekretärin bei so einer Umweltkommission bei der Bundesregierung, die meinte halt dann auch, ja, okay, da fallen dann in Braunkohle 40.000 Arbeitsplätze oder so weg. Und im Vergleich zu dem, was zum Beispiel, als die Bundesregierung dann diese Solaranlagen oder so dann nochmal irgendwie kurzfristig gestoppt hat, da sind Millionen Jobs halt irgendwie weggefallen. Das war halt schon so, okay, also wir reden hier über 40.000 und vor allen Dingen im Vergleich zu, wir könnten was tun, um wirklich Klimawandel sozusagen aufzuhalten oder anders zu gestalten und es dafür für sehr viel mehr Menschen irgendwie besser hinzukriegen. Aber ja, also ich finde, da fehlt definitiv die Relation zwischen verschiedenen Sachen, die auch vielleicht gar nicht zusammengehören so richtig. Es scheint also auch eine Frage zu sein, welche Lobby da stärker gehört wird. Judith, du hast schon gesagt, in dieser Kohlekommission saßen vor allem eben auch die, die da finanzielle Interessen haben am weiteren Kohleabbau. Ihr habt auch schon gesagt, es geht auch um eine Forderung nach gesellschaftlichem Wandel und Überwindung des Kapitalismus. Wieso hängt das denn zusammen, beziehungsweise was soll das für ein Wandel sein? Genau, also unser derzeitiges Wirtschaftssystem basiert ja darauf, dass wir irgendwie annehmen, dass unendliches Wachstum auf einer endlichen Erde möglich ist. Und ich glaube, das ist Unsinn. Und ich glaube halt auch, die Form, wie das hochgezogen wurde, Industrialisierung, klar, hat auch vielen Menschen Wohlstand und so weiter gebracht, aber ist halt auch auf Kosten von Menschen, die auch jetzt schon zum Beispiel im globalen Süden leben und auch zukünftigen Generationen. Und ich glaube, es ist halt einfach Zeit, jetzt nach anderen Wegen zu gucken und sich halt von diesem ständig expandierenden und halt auf fossilen Energieträgern basierenden System zu verabschieden. Genau, und ich glaube, dazu braucht es halt, also das, genau, ich glaube, dazu gibt es Konzepte, die auch schon umgesetzt werden können. Es ist jetzt nicht so, dass irgendwie das, was gerade passiert, alternativlos ist. Aber ich glaube, es muss halt auch in der Geschwindigkeit, ja, in einer krassen Geschwindigkeit passieren, wenn man sich halt auch jetzt schon die wissenschaftlichen Erkenntnisse anguckt, wie weit es jetzt schon fortgeschritten ist. Also was wir sozusagen durch unseren Lebenswandel mit der Erde gemacht haben und was das halt dann auch für die, die nach uns kommen, heißt, jetzt schon. Und ich finde den Fokus auch, also im Kapitalismus halt so, der Fokus ist immer auf dem Geld und letztendlich aber geht es doch um unsere Bedürfnisse und unser Miteinander und wie wir leben wollen und das wird halt, das steht nicht im Vordergrund, sondern halt das Geld steht im Vordergrund. Wer viel Geld hat, kann viel machen und nicht wer irgendwie ein kleines Bedürfnis hat, das wird erfüllt oder so und das ist, ja, keine Ahnung, das muss halt, es muss halt einfach so da so ein Shift geben und deswegen, unter anderem deswegen kann es mit dem Kapitalismus nicht weitergehen, auch weil er sozusagen auf Ausbeutung in vielerlei Hinsicht basiert. So. Von der Umwelt ist es ein Ding und es gibt ja noch aus verschiedenen Perspektiven da Gründe. Eine Form, mit der Ende Gelände versucht, Druck aufzubauen, sind diese Massenblockaden, diese Proteste direkt vor Ort. So eine war vor knapp 2 Wochen. Warum ist es denn nötig, quasi diese Art des zivilen Ungehorsams zu machen? Warum reicht es nicht, mit einer Demonstration auf die Straße zu gehen? Ja, ist eigentlich auch krass, oder? Dass es das braucht anscheinend und es immer noch so wenig passiert. Ich meine, 6.000 Menschen, die sind einfach bereit, über irgendwelche Grenzen zu gehen und auch sich in diese Situation zu begeben, die auch keine schöne eigentlich ist. Also sie ist zwar sehr selbstermächtigend, aber sie kann auch unvorhersehbar und unangenehm werden, je nachdem, wie es halt läuft. Und ich finde es halt krass, dass es das braucht und dann kommt es in die Medien und dann, jetzt kommt aber nicht der Schritt sozusagen, ja okay, wir nehmen euch ernst, wir gehen das jetzt an, sondern es braucht noch mehr davon anscheinend und ja, finde ich eigentlich ganz schön krass. Und ich stelle mir das auch unheimlich anstrengend vor und man muss auch erstmal die Zeit und die Kapazitäten haben, sich da zu beteiligen. Warum habt ihr jetzt beide das quasi für euch persönlich entschieden, euch da zu engagieren? Also wie seid ihr zu dem Thema gekommen und habt gesagt, ja, und ich gehe da auch hin und ich beteilige mich an diesen Protestformen? Vielleicht Judith als Erste. Also ich war damals in Paris, als da die Klimakonferenz war, wo, ich bin da hingefahren und viele waren ja ganz begeistert und sind sehr positiv da rausgegangen, weil die ganzen verschiedenen VertreterInnen aus den Ländern ins Gespräch gekommen sind und sich auf das Ergebnis sozusagen geeinigt haben. Und ich stand da und irgendwie, dann kam Naomi Klein auf diese Bühne und sie meinte so, they set our planet on fire. Und das hat mir so total gezeigt, okay, das ist krass, alle freuen sich, aber ich finde es eigentlich super krass und ich finde es eigentlich, es ist nicht das, womit ich gerechnet hätte oder was ich mir gewünscht hätte. Und dann war so, okay, ich muss jetzt selbst handeln, ich muss sozusagen selbst auch das in die Hand nehmen und ja, ich will mich auch selbst dem in den Weg stellen, was halt die Kacke verursacht. So. Und das war so ein bisschen der Auslöser und dann der Schritt. Und bei dir, Maria? Ich glaube, ich war vorher schon mal irgendwie mit Lebenslaut auch mit so einer, genau, Protestchor und Orchester, die haben auch eine Aktion da gemacht und ich glaube, da habe ich auch das erste Mal von Ende Gelände gehört. Und ich glaube, ich gehe im Wesentlichen auch dahin wegen, nennen wir es mal halt, dem Gruppenerlebnis. Also wenn man da halt, okay, mit Menschen sich abspricht, irgendwie natürlich da auch wieder ganz viele Sachen über sich und über andere lernt und dann halt gemeinsam in diese Grube geht, sich halt auch dem aussetzt und dann gemeinsam halt auch da durchkommt. Genau, das finde ich auf jeden Fall immer wieder, also sehr, sehr, sehr motivierend oder auch, ja, also schöne Momente, die dabei entstehen. Und ansonsten ist es halt, glaube ich, einfach notwendig, also diese Bilder, glaube ich, berühren halt mehr, als wenn man irgendwo auf der Straße auf einer Demo steht und so, okay, ich bin gegen Kohle, aber wie genau sieht es denn aus und so? Also ich glaube, es macht halt was, wenn man da direkt in dem Tagebau am Ort des Geschehens ist und da halt auch so, so viele Menschen stehen und genau, also ich glaube, Ende Gelände lebt ja halt auch von diesen Bildern einfach, die da entstehen oder ist halt einfach dadurch auch sehr, ja, bekannt geworden. Genau, ich glaube, das macht es so. Und ich glaube, das berührt dann halt auch wieder Menschen, die vielleicht sich jetzt noch nicht getraut haben, dazuzukommen oder so. Und ich glaube, es werden halt auch einfach jedes Jahr mehr. Weil, ja, ich habe schon das Gefühl, also auch so wie Ende Gelände organisiert ist, ist es halt relativ offen, auch für Menschen, die vielleicht jetzt genau vorher vielleicht mal auf einer Demo waren, vielleicht aber auch nicht viele Leute. Dieses Jahr zum Beispiel waren super viele neue Leute auch von Fridays for Future dabei, die, ich glaube, gerade alle neu politisiert sind und wer weiß was vorher schon alles vielleicht auch eher noch nicht gemacht haben. Genau, und das war schon, also ziemlich cool zu sehen, wie die da auch mitgemacht haben. Und klar, und natürlich war es auch für viele super anstrengend und dieses Jahr vor allen Dingen wenig Wasser und irgendwie man musste sich, genau, musste gucken, wie man auch schwierige Wege irgendwie durchs Feld nimmt oder so und war ewig lang unterwegs oder aufgehalten und so. Also das ist schon, genau, ich finde, das ist schon eine Entscheidung, wenn man da teilnimmt und sich dem aussetzt. Ich kann mir das irgendwie so ganz schwer vorstellen, so viele tausend Menschen, du hast jetzt schon gesagt, Wege suchen, es geht auch um Wasser und um so organisatorische Sachen und ich weiß gerade gar nicht, wie ich die Frage eigentlich formulieren soll, aber vielleicht könnt ihr noch mal kurz jetzt Erinnerungen an das Wochenende berichten, was euch quasi so im Gedächtnis geblieben ist, was vielleicht auch anders war als bei vorherigen Aktionen oder Ja, ich weiß nicht so richtig, wie meine Frage ist, aber vielleicht könnt ihr trotzdem antworten. Also ich weiß auch gar nicht, was die Frage ist, aber ich könnte erzählen, dass bei Ende Gelände einfach wahnsinnig viele Menschen in dieser Organisation mit dabei sind, auf verschiedenen Ebenen und deswegen es auch so möglich ist, dass so viele Menschen da mit reingehen können, ob sie nun sich an der Vorbereitung beteiligt haben oder auch nicht. Und letztendlich ist es halt so, dass es viele Strukturen gibt und viele Arbeitsgruppen und das dann so läuft, dass einfach verschiedene Finger verschiedene Wege gehen. Also Finger bedeutet, wir treffen uns alle zusammen auf dem Camp und von da, wenn man die Hand dann öffnet, dann ergeben sich verschiedene Finger, also verschiedene Gruppen, die dann verschiedene Wege meistens gleichzeitig gehen, um an verschiedene oder an ein gemeinsames Ziel zu kommen. Und genau, das hat dieses Jahr, es wurde auch viel daran gearbeitet oder wurde von der Polizei und auch RWE versucht, groß und breit zu verhindern und wir haben es aber dennoch geschafft. Dadurch auch, dass wir sehr entschlossen waren und auch, weil so viele Menschen sich da dranhängen, dass es möglich gemacht wird und die ganzen Hintergrundstrukturen am Start sind, einfach um das zu ermöglichen. Du hast jetzt die Polizei angesprochen. Es wird ja oft oder in Medien manchmal so dargestellt, dass das quasi auch so ein protestierende gegen Polizei-Ding ist, was ja quasi für euch, oder zumindest habe ich es auf der Homepage so gelesen, halt überwunden werden muss, um das eigentliche Ziel zu erleben. Gibt es eigentlich im Nachgang dann irgendwie viele, viele rechtliche Probleme für die Menschen und schreckt das die Teilnehmenden nicht ab? Also ich glaube, also in meiner Meinung gibt es nicht so viele rechtliche Konsequenzen, die das Ganze hat, weil das Ding ist, also es ist einfach eine Massenaktion, das heißt, es kann auch von Seiten der Polizei her gar nicht so viel bearbeitet werden, also selbst wenn sie alle Personalien aufnehmen wollen würden, würden sie wahrscheinlich Tage dafür brauchen, das geht halt aus Zeitgründen einfach nicht. Und ich glaube, es sind halt eher so, also wirkliche Verletzungen oder dass Menschen ins Krankenhaus müssen oder so, was halt dann, sagen wir mal, nicht so viele betrifft oder wovon man, was halt jetzt auch im Gelände, im Endegelände selbst jetzt nicht so publik gemacht wird. Also ich habe dann auch irgendwie nach der Aktion erst erfahren, wo halt Menschen irgendwie verletzt wurden oder was abbekommen haben. Und ich glaube, das schreckt schon ab, aber es ist halt, also ich würde sagen, das wird dann auch gut aufgefangen in der Gruppe und es gibt genau halt auch Leute zum Beispiel, die auch die ganze Zeit mitlaufen, Demosanitäter, die sich da kümmern. Und also ich glaube auch im Nachgang wird das halt dann in Ende Gelände und auch in Bezugsgruppen wie auch immer relativ gut aufgefangen. Deswegen glaube ich schon, dass das zwar passiert und Leuten Angst macht, aber dass es jetzt nicht davon abhält, auch zum Beispiel nächstes Jahr wiederzukommen. Und es zeigt ja auch, was Menschen bereit sind, für ein Risiko einzugehen, halt für die Sache und für das Gesehenwerden in der Öffentlichkeit. Ich habe so das Gefühl, seit Fridays for Future und auch später ist das Thema schon stärker wieder in der medialen Öffentlichkeit. Habt ihr das Gefühl, dass das jetzt irgendwie ein entscheidender Punkt ist, dass sich das jetzt irgendwie vielleicht doch in eine bessere Richtung entwickelt? Habt ihr Hoffnung oder ja, wie schätzt ihr das ein? Also ja, ich glaube, wir sind an einem entscheidenden Punkt und ich erlebe auch, dass sich was tut. Also es brodelt auf jeden Fall, unter anderem durch Fridays for Future und es gibt ja auch Extinction Rebellion und es gibt verschiedene NGOs, die daran arbeiten. Ich habe auch Hoffnung und vor allen Dingen, wenn ich merke, gerade in so Aktionen wie bei Ende Gelände, okay, wir sind so viele Menschen und wir können das Ding hier lahmlegen. Also wir haben eigentlich sehr viel, wir können zusammen sehr viel schaffen und sehr viel machen in einer Art und Weise, wie wir das auch wollen. Und trotzdem, wenn ich jetzt merke, so es ist super heiß, es ist super trocken, es regnet kaum und das ist nur bei uns minimal, was bei anderen, in anderen Kontexten, in anderen Ländern halt Alltag ist, bis super krass, bis Lebensgrundlagen wegreißt. Ja, da bin ich schon manchmal auch, macht mir das Angst. Ja. Solche Proteste, wie ihr sie macht, sind eine Möglichkeit, für viele Menschen wahrscheinlich nicht ihr Weg. Was würdet ihr denn, weiß ich nicht, Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben, die auch irgendwie was machen wollen, aber vielleicht nicht zu einer Ende-Gelände-Protestaktion fahren wollen? Ich glaube, in jedem Fall vor Ort halt erstmal sich die Leute suchen, mit denen man was zusammen machen möchte und halt auch die Themen oder Inhalte, wo man auch konkret was umsetzen kann. Also ich glaube, klar, man kann zu einem Vortrag gehen, sich was anhören, das ist dann schon irgendwie gut und auch gut, dass man es weiß, aber ich glaube, es ist schon wichtig, genau, das irgendwie im Tun auch zu sehen und da Erfahrungen zu machen. Und genau, auch zum Beispiel diese angesprochenen Klimacamps oder so, die sind ja auch eine ideale Möglichkeit dafür. Und die, da muss man nicht ewig weit fahren, da kann man auch zum nächsten einfach hin. Und ich glaube, das ist so ein guter Startpunkt, um dann zu sehen, ah, okay, wie groß, also was könnte man denn zum Beispiel alles machen, wenn man jetzt wirklich ganz von vorne anfängt und irgendwie sich so Fragen stellt, die man vielleicht ja jetzt nicht in der direkten Umgebung direkt beantwortet bekommt. Und ich finde es auch voll, also ergänzend, ich finde es auch voll, also wenn Leute sagen, okay, ich gehe auf eine Demo dafür oder ich beschäftige mich in meiner Nachbarschaft damit oder genau, ich bin jetzt bereit für so eine Aktion oder ich mache eine kleinere Aktion, einfach eine Straßen bemalen, irgendwas Aktion, das ist ja alles, ich finde das alles sehr berechtigt und gut und ist ja gut, dass es diese verschiedenen Aktionsformen gibt. Und was ich noch Hörerinnen mitgeben würde, mein persönliches Wunsch wäre, dass diese Streikwoche, die jetzt von Fridays for Future angestrebt oder angegangen wird im September, ab dem 20. September, ist auch extra der Aufruf da und die Einladung da, schließt euch uns an und damit explizit nicht nur Schülerinnen und Schüler, dann natürlich auch, aber in allen Bereichen eigentlich und in allen Berufen und Arbeitsfeldern und Bereichen dieser Gesellschaft in den Streik zu gehen und damit auch nochmal was zu bewirken und auch diesen Kampf, den die Fridays for Future SchülerInnen führen, genau zu verstärken mit allen anderen. Ja. Der Kampf, der da geführt wird, den ihr auch mit Ende Gelände führt, der ist wahrscheinlich noch nicht zu Ende und es wird vielleicht auch noch ein bisschen dauern. Vielleicht geht es schneller, vielleicht langsamer. Und ich würde gerne zum Schluss so eine utopische Frage stellen. Wann wäre der Punkt erreicht, wo ihr beide sagt, okay, Ende Gelände braucht es nicht mehr und ich muss nicht mehr irgendwo protestieren gehen? Was wäre dann gesellschaftlich passiert? Was hätte sich verändert? Ist natürlich auch eine Typfrage, ob man das je kommen sieht, oder? Stichwort Hoffnung. Achso, ja. Ich habe Judith, hast du eine Idee, wie die klimagerechte Welt so aussieht konkret? Ich muss kurz nachdenken. Ich habe so ein auch. Bild im Kopf. Ja, also ich glaube, für mich würde das erstmal heißen, dass ich mich zum Beispiel im Alltag fortbewegen kann, dass meine Nahrungsmittel irgendwo herkommen. Genau, also das insgesamt, ich weiß, wenn ich mein Leben so lebe, wie ich das leben möchte, dann müssen dafür nicht andere Leute an anderen Orten der Welt leiden und ich zerstöre nicht ein Ökosystem dabei. Also das wäre, egal wie man das jetzt umsetzt, ob mit Elektromobilität oder wir bauen nur noch regionales Essen an und importieren nichts mehr oder wie auch immer. Also genau, das wäre mir wichtig, dass das so eine Grundlage von dem ist. Und genau, das, wie das gute Leben für alle jetzt so konkret aussieht, welche Alternativen man dann zu einem Puzzle zusammenbastelt, das kann ich mir jetzt gerade noch nicht so konkret ausmalen, ist vielleicht ein speziell linkes Problem. Genau, aber ich glaube, mir wäre es wichtig, dass genau ich mein Leben so lebe, dass ich weiß, okay, also Leute, die mit mir auf der Erde sind, kommen damit immer noch, also können genauso gut leben und auch nachfolgende Generationen noch. Da kann ich mich voll gut anschließen und ich hatte noch einen Gedanken eben im Kopf, dass ich mir wünschen würde oder wenn der Punkt da ist, dass alle Entscheidungen, die getroffen werden, also politische Entscheidungen, aber auch Konzerne, aber auch, vielleicht gibt es dann gar keine Konzerne mehr, also all das Handeln immer mit einem Blick auch betrachtet wird und Entscheidungen getroffen wird, ist das gut für unsere Zukunft, ist das gut für diesen Planeten, für unser Zusammenleben und anhand daran auch zu entscheiden, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht. Und was ich auch noch im Kopf hatte, ist, ich sehe dann immer so ein Bild, dass sehr viel Gewusel auf den Straßen ist und Menschen zusammen Diskussionen führen und auch zusammen Entscheidungen treffen und die dann weitergetragen werden in andere Gremien. Also sozusagen, dass viel mehr zusammen, solidarisch und gemeinschaftlich gedacht wird und auch bedürfnisorientierter. We'll be right back.

the test showed I couldn't see anything, letters or fingers. That milkiness has since dissipated as I've stopped using the drops. Yet my vision has become so poor that I've used voices to recognize people, as a blind man does. My vision remains more than poor. From Imprisoned Nation, this is Mumia Abu Jamal. Soweit diese Kolumne von Mumia Abu Jamal. In deutscher Übersetzung von Jürgen Heise, erschienen am Montag, den 8. Juli 2019 in der Tageszeitung Junge Welt und einige Tage zuvor als Radiopodcast von Mumia auf der Internetplattform von prisonradio.org. These commentaries are recorded by Noel Hanrahan of Prison Radio. Fragen zur Sendung oder Kontakt zum Berliner Free Mumia Bündnis? Schreibt eine E-Mail an free.mumia@gmx.net. Hi. Yo, peace, y'all. This is Rod Stars. Yeah, this is G1. Together we are Rebel Diaz. And you're listening to Radioactive, Radioactive Berlin. Radioactive Berlin, y'all already know. Free Amar, free Mumia. Free Mumia, you can lock me up, but I will never be your prisoner. Peace, y'all. Ausgehtipps für diese Woche. Beginnen wir heute am Mittwoch. Um 20.30 Uhr in der Kaderschmiede, also einige Stunden nach Ende dieser Sendung, gibt es eine Veranstaltung über Repressionen gegen Anarchistinnen und Anarchisten der Tschechischen Republik. Aus dem Veranstaltungstext. Phoenix 1 und Phoenix 2. Repressionen gegen Anarchistinnen in der Tschechischen Republik. Vortrag und Diskussion. In den letzten 4 Jahren laufen in der Tschechischen Republik wie auch in vielen anderen Ländern Repressionen gegen Aktivistinnen aus dem anarchistischen Umfeld ab. Bei den sogenannten Operationen Phoenix 1 und Phoenix 2 werden Aktivistinnen nicht nur verschiedener Straftaten beschuldigt, sondern es wird ihnen und ihren Nahestehenden dadurch auch seit langem das Leben schwer gemacht. Wir möchten uns diesen Fall genauer anschauen, dabei soll es sich aber nicht nur um eine Liste alles Negativen handeln, denn der Umgang mit der Repression hat uns auch viel gelernt und zu neuen Projekten inspiriert. Was hat uns die Repression genommen und was hat sie gegeben? Wie ist es möglich, bei ständigen Verteidigungen nicht zugrunde zu gehen und Energie für konstruktive und subversive Aktivitäten zu haben? Diese Fragen stellen wir uns und wollen wir in einer gemeinsamen Diskussion mit Betroffenen nach Antworten suchen. Es gibt weitere Infos zu den Hintergründen dieser Verfahren auf dem Weblog namens antiphoenix.noblogs.org. Also Phoenix wird dort mit E geschrieben. Ich wiederhole die Webseite nochmal, antiphoenix.noblogs.org. Und die Veranstaltung heute ab 20.30 Uhr mit Kiezküche in der Kaderschmiede, die findet in der Riegerstraße 94 nahe der U-Bahnhof Frankfurter Tor auf der Linie U5 in Friedrichshain. Morgen am Donnerstag um 18 Uhr gibt es eine englischsprachige oder mehrsprachige Arbeitsrechtsberatung, deswegen lese ich das in Englisch vor, es ist in der Lunte in Neukölln. Um 18 Uhr Labor Law Legal Advice and Counseling. Come with any questions regarding your contract relationship with the company, unclear cases or dismissal. The counseling is collective, but it can be private and anonymous. It is free of any cost. Available languages are German, English, Spanish, Italian and more. There is more information on criticalworkers.noblogs.org. Und die Lunte findet ihr in der Weisestraße 53 in Berlin-Neukölln nahe dem U-Bahnhof Bodinstraße auf der Linie U8. Am selben Abend, morgen, am Donnerstag, gibt es auch einen Soli-Abend für das Sommerhaus, und zwar in der Sommer 32 in Friedrichshain. Unter anderem wird dort die Band Mülsch ausspielen und das Ganze beginnt um 20.30 Uhr. Die Sommer 32 findet ihr in der Samariterstraße 32 in Berlin-Friedrichshain, nahe dem U-Bahnhof Samariterstraße auf der Linie U5. Am Freitag ein Vortrag um 19 Uhr in der Bibliothek der Freien über die solidarische Landwirtschaft aus dem Veranstaltungstext. Die solidarische Landwirtschaft strebt eine ökologische und gemeinschaftliche Produktion von Lebensmitteln an. Leider ist bei vielen Initiativen das Politische in den Hintergrund geraten. Es geht vielen nur noch um gutes, gesundes Bioessen. Aber wie können Betriebe der solidarischen Landwirtschaft die Potenziale, die in dieser guten Idee stecken, zur antikapitalistischen Gesellschaftsveränderung und Aufklärung nutzen? Diese Vortrag und Diskussion in der Bibliothek der Freien am Freitag, und zwar um 19 Uhr. Die Bibliothek der Freien findet sich im Haus der Demokratie und Menschenrechte in der Greifswalder Straße 4 in Berlin-Mitte. Die Tram-Haltestelle 4 ist direkt vor der Haustür und das ist der beste Weg, dort mit den Öffentlichen hinzukommen. Und nicht weit davon entfernt, ab 21 Uhr, also 2 Stunden später, im Kastanienkeller gibt es ein Konzert mit Sinus, die Monsters of Grind aus Potsdam. Und dann Dark Horse, die spielen dunklen Hardcore, kommen aus Sydney in Australien. Astad, das ist hannoveranische Blackness, wie hier gesagt wird. Und Pisscharge, die machen irgendwie auch Radau-Musik. Das Ganze im Kastanienkeller ab 21 Uhr. Und der Kastanienkeller befindet sich im Prenzlauer Berg in der Kastanienallee 85, nahe dem U-Bahnhof Eberswalder Straße auf der Linie U2. Am Samstag um 15 Uhr gibt es ein Post-Anti-Google-Café, eine Film- und Diskussionsveranstaltung am Kalabalik in Kreuzberg. Das Café heißt Face to Face und Kalabalik ist der Veranstaltungsort und folgendes steht im Veranstaltungstext: Bezugspunkt für einen informellen und selbstorganisierten Kampf gegen den fortschreitenden technologischen Angriff und für ein selbstbestimmtes Leben. Dieses Café bietet Raum für Begegnung, Austausch, Streit, Information, Diskussion und Koordinierung. Diesmal läuft der Dokumentarfilm Die Erdzerstörer. Er ist aus Frankreich aus dem Jahr 2019, dauert 99 Minuten. Anschließend gibt es eine Diskussion und Kaffee und Kuchen wird gereicht. Das Kaffee versteht sich als Teil des antagonistischen Projektes gegen die technologische Herrschaft. Und ferner steht dort in dem Text, fast 1,5 Jahrhunderte sind seit dem Beginn der industriellen Revolution vergangen. Die Weltbevölkerung hat sich verdoppelt. Nationen, Städte und Unternehmen haben sich mit schwindelerregendem Tempo entwickelt. Heute, die 1.400 Milliarden Tonnen CO2 sind nun einmal da. Die Biodiversität nimmt ab. Der Öl- und Kohleverbrauch nimmt weiter zu. Nach und nach realisieren wir, dass die Produktion der Solarzellen extrem viele Bergbauprojekte verschlingt. Unsere digitale Infrastruktur frisst immer mehr Energie. Das Heilsversprechen für den Planeten durch die sogenannten grünen Technologien und die Digitalisierung erinnert immer stärker an das Versprechen zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Damals sollten Wälder und Klima durch die Kohle gerettet werden. Also es gibt eine Diskussion über den Film, Kaffee und Kuchen dazu. Das Ganze im Kalabalik in der Reichenberger Straße 63a in Berlin-Kreuzberg am Samstag ab 15 Uhr. Nahegelegener U-Bahnhof ist der Görlitzer Bahnhof auf der Linie U1. Einen letzten Event haben wir herausgesucht für Sonntag. Um 18 Uhr gibt es im Nirgendwo ein Theaterstück und zwar das Totenschiff. Aus dem Veranstaltungstext. Act Absurdum haben Betravens Roman für die Bühne adaptiert und knallen es euch um die Ohren. Nichts für schwache Nerven. Aus dem Veranstaltungstext. Ein amerikanischer Seemann ohne Pass irrt in den 20er Jahren durch Europa, wird von einem Land ins andere abgeschoben, bis er schließlich auf der Eurike landet, einem Totenschiff, das nur noch fährt, um zu sinken und eine Versicherungsprämie für die Kompanie einzufahren. Was ist Staat? Was ist eine Grenze? Das Schicksal des Seemanns steht für alle, die ihre Heimat verloren haben, mit den Windmühlen der Bürokratie um ihr Überleben kämpfen und in einer Ausbeutungsfabrik ein unmenschliches Dasein fristen. Ein historischer Stoff, der sich seit 100 Jahren nicht geändert hat und für sich spricht. Dieses adaptierte Theaterstück beginnt um 18 Uhr, beziehungsweise Einlass ist um 18 Uhr, Beginn ist 19 Uhr im Nirgendwo. Das findet ihr in der Helsingforser Straße 11 gegenüber vom Berghain. Und das ist nahegelegen dem S-Bahnhof Warschauer Straße in Friedrichshain. Soweit die Veranstaltungshinweise für die kommenden Tage in Berlin. Weitere interessante Termine, Infos, Proteste aller Art findet ihr auf dem Weblog www.stressfaktor.squad.net. Gern wäre ich noch ausführlicher auf die Situation von Mumia Abu-Jamal eingegangen, aber der wird gleich das Schlusswort sprechen. Möchte noch darauf hinweisen, dass wir einen Podcast haben, wo ihr diese Sendung und auch andere Sendungen von uns aus der Vergangenheit nachhören, weiter verlinken, Freunden und Bekannten zuschicken könnt. Und zwar heißt unser Podcast Adresse www.radioaktivberlin.blogsport.de. Das letzte Wort hat der gefangene Radiojournalist Mumia Abu-Jamal, schwer krank. Mein Name ist Markus, ich verabschiede mich. Tschö. My name is Mumia Abu-Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather, and an African-American. I live in the fastest growing public housing tract in America.